Ah, wie. Wie, wie, ach ja, wie Adam und M, wie Marie. Haben Sie's? Super. Was? Wir haben die Rechnung nicht bezahlt? Das kann nicht sein. Ich habe doch eine Buchung auf meinem Konto. Am 15. In seinem Rücken zieht Eva den Laptop näher an ihren Körper und hält ihn demonstrativ und schuldig fest. Adam wird säuerlich. Das ist mir egal. Dann schauen Sie bitte mal in Ihren Buchungen nach und schalten Sie den Strom wieder ein. Wir sind ehrbare Paradiesbewohner und alles klar. Tschüss. Legt auf, starrt kurz auf das Display des Handys, ehe er es in seine Hose wegpackt. Glaubt man es denn? Zuerst texten die einen zu und machen einen auf nett. Und dann reagieren die gleich angepisst, wenn man ihnen mal auf die Füße tritt. Sich zu Eva umdrehend, die weiterhin in der Haltung sitzt. Warte, gib mir mal den Laptop. Eva, warum denn? Adam, ich muss nur mal was im Internet nachschauen. Eva, und was? Adam, welche Möglichkeiten es gibt, sich gegen solche fiesen Methoden zu wehren. Eva, das kann ich ja auch raussuchen. Geh du und leg dich was hin. Ich kann ja in der Zwischenzeit raussuchen, was du willst. Erzwungenes Lächeln, kaum überzeugend. Dennoch wankt Adam. Eva, zuckersüß. Geh doch, Liebling. Du hattest bestimmt einen harten Tag im Paradies hinter dir. Ruh dich ein wenig aus. Adam überlegt. Ich denke, du hast recht. Mein Engelchen. Er geht zur Seite, als es an der Seite klopft. Nanu, wer mag das wohl sein? Keine Ahnung. Erwartest du noch Gäste? Adam, nicht, dass ich wüsste. Geht zur Himmelspforte, wo er durch einen Spion hindurchblickt. Seltsam. Macht die Himmelspforte auf, die wie ein altes Schlosstor quietscht und knarrt. Hallo? Der Zusteller liest vom Paket ab. Bin ich hier richtig im Paradies? Ich hab ein Paket für Eva aus dem Paradies. Adam, schreiend. Eva, für dich. Eva kommt herbeigelaufen. Für mich? Sieht den Paketboten. Ach du grüne Neune. Was ist denn? Ist das nicht für dich? Eva stammelnd. Schon. Ich habe nur... Adam, was ist mit dir los? Eva, ach nichts, Adam. Ich habe ja nichts bestellt. Das muss mir einer unserer Freunde geschickt haben. Zusteller. Nein, das ist von einem Modehaus. Und? Eva streng zischend. Tsch, zu Adam. Alles in Ordnung, Engelchen. Geh du nur und leg dich ein wenig aufs Ohr. Ich regel das hier. Ist bestimmt was von Clara. Adam. Verwundert. Herr Eisenbart, ganz kurz nur, Herr Eisenbart. Das Meeting müssen wir gleich neu starten. Ach so. Wegen kostenlosen Zoom ist immer begrenzt. Ja gut, dann hören wir jetzt doch mal ein Lied zwischendurch von unserem lieben Autoren Giovanni Comedy Il Papa. Bitteschön. Ja, Leute, das Wetter ist heute scheiße. Ich sag nicht, dass das perfekt ist, aber für einen Papa langs, was schon, no risk, no fun, dass er sich sonnen tut. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da einen schönen Plätzler finden. Che bella cosa, en la jornada de sole, un paradiso, tutto scende bene. Che bella cosa, en la jornada de sola, ma la jornada così bella, lo sole. Pronta a te, oi sole, oi sole mio, tan pronta a te, tan pronta a te. Ich sag nicht, dass das perfekt ist, aber für ein Papa langs, was schon, no risk, no fun. Was bisher geschah? Mickey Mause 1, 2, 3. Glaubst du mir etwa nicht? Und dann reagieren die gleich angepisst, wenn man ihnen mal auf die Füße pisst. Ich und Kinder? Männer. Das Meeting müssen wir gleich neu starten. Kein Problem. Nein, das ist von einem Nein. Das ist von einem Modehaus. Und? Eva streng zischend. Zu Adam. Alles in bester Ordnung, Engelchen. Geh du nur und leg dich ein wenig aufs Ohr. Ich regel das hier. Ist bestimmt was von Clara. Adam, verwundert. Wer ist denn Clara? Ach, weißt du, eine der Cherubim. Adam, welche denn? Die mit dem Pferdearsch? Eva, Adam, wie kannst du nur sagen, dass Clara einen Pferdearsch hat. Adam, na, immerhin ist sie doch halsabwärts ein Pferd. Wenn die keinen normalen Kopf und die winzigen Flügelchen hätte, dann wäre sie sicherlich kaum von einem Muli zu unterscheiden. Eva, donnernd! Adam, jetzt ist aber gut, die Clara so zu beleidigen und dann auch noch vor fremden Menschen. Jetzt geh endlich und leg dich hin. Adam blickt vom Zusteller zu Eva, zum Paket und zu Eva zurück. Unschlüssig. Na gut, wie du meinst. Adam geht langsam in die andere Richtung ab. Eva wartet, bis Adam außer Hörreichweite ist. Eva, böse zum Zusteller. Ich weiß, dass Sie neu sind, aber hat Ihnen Ihr Kollege nicht gesagt, dass Sie auf keinen Fall ein Paket zustellen dürfen, wenn Adam da ist? Zusteller. Aber gnädige Frau, wie soll ich denn wissen, dass... Sehen Sie da draußen die Blume auf der Terrasse stehen? Die räume ich immer weg, wenn Adam weg ist und Sie zustellen dürfen. Also, Blume da, keine Zustellung, Blume weg, Adam weg und... Wartet auf eine Antwort, aber der Zusteller scheint verwirrt. Dann können Sie zustellen. Zusteller. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wenn die Blume dasteht, ist Adam weg und Eva sauer. Nein, nein, nein, nein, nein. Merken Sie sich einfach nur, dass Sie keine Pakete zustellen dürfen, wenn die Blume auf der Terrasse steht. Zusteller. Also keine Pakete, wenn die Blume dasteht. Eva glücklich. Richtig, Sie haben es verstanden, dreht sich um. Warten Sie. Greift zu ihrer Handtasche, die neben der Himmelspforte auf einem Beistelltischchen liegt. Hier haben Sie ein kleines Trinkgeld für Ihre Verschwiegenheit. Oberlehrerhaft. Aber bloß keine Zigaretten oder Alkohol davon kaufen. Zusteller entrüstet. Nie würde ich so etwas tun, gnädiges.